Kapitel 6 Übung B2 Hören und lesen Sie den Text. Deutsche geben weniger Geld im Urlaub aus. Eine aktuelle Studie bestätigt, die Deutschen können oder wollen im Urlaub nicht mehr so viel Geld ausgeben. Für 57% war 1999 das Geld im Urlaub sehr wichtig. 2005 waren es schon 68%. Gleichzeitig achten die Menschen weniger auf Qualität. Sauberkeit oder Ruhe am Urlaubsort spielen keine große Rolle mehr. Auch das Essen muss nicht mehr so gut sein. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen. 44% der ostdeutschen Urlauber bevorzugen eine preiswerte Unterkunft. Bei den westdeutschen Urlaubern sind es nur 37%. Und es gibt noch einen Unterschied. Frauen wollen im Urlaub gerne einkaufen. Männer wollen das Geld lieber behalten.